werden Schönheit, beklemmendes Antlitz einer ausglimmenden Kerze, verdunkelt auf brausendes, geschnitztes Gesicht aus Holz, geschlagen frisch weiß, nasse Bürger abgekappt und eingespalten, Jahresringe, Maserung und Wirbelfasern im Straßenlichtlein, Ölfarben im Mondschein, Leichenplast, Sonic, Bertig, Grimmig der Natur entsprechend, harte Ausstrahlung eingeklammert, ein verleibt und eingewoben im Dickicht herum schließt sich ein leichter Bogen des entstehenden, noch wachsenden Blätterdachs zu einem Frühjahrsputz in der ersten Märznacht. Schemenhaft, ich umkreise den Schauplatz als Schattenwandler, schwere Gedanken ummanteln mein Verweilen, mein Handeln, vernehme den Geruch von matten, schweren Tannennadeln, klare Abendluft, sternenklare Akzente in unmittelbarer Nähe, weiter schweifend verschwommene Autoscheinwerfer einer Nebenverkehrsader, die über Hügel und Täler das Gefühl von Nähe überquert. Der Sichelmond versteckt sich hinter einem Meer aus sockellosen Wolken, ein direkter Luftzug fährt unter vertrocknete Blätter und wirbelt kleine Tornados über trockenen Teer. Fährt mir unter die Kappe und bläst Funken aus der selber gedrehten Fluppe. Ich puste den Smoke auf in die kalte Abendluft, betrachte Miniatur Sternschnuppen, die langsam verklimmen wie das Erlischen einer Wunderkerze nach dem Happy New Year. Ich mach den iPod an und höre katatonische Verse, pflege Ambition und die Friedhofstour schlägt mehrmals. Ich schätze die Zeit um 10, doch die Zeit ist womöglich unterernährt, indem ich sie auffresse, aus dem Ausspeien, aufreiben, auspeitschte, weil sie über mir kreiste wie die Geier der Mojave. Scheiß auf Zeit, Knappheit, nur Stress, doch vorbei, ich hab mich nen Dreck, gebe ihr einen Laufpass, bin frei und sie kaut mir ein Ohr ab, denn gleich da oben ist ein Sportplatz, ich lass sie laufen wie ein Sportlehrer und feile nebenbei die Story weiter im Namen von Frozen und Doping, Rauchfuß und Mendel und Müller, der Ablauf ist der gleiche, der scheiß Ablauf ist der verdammt nochmal immer wieder der gleiche und es geht weiter und weiter und weiter. Fuck it up, durchgeboxt, ey. Viel Spaß damit, Ryan. 2014. Ja, es wird April. Kommt raus, Leute.